Ja, also ich mache ja gerade diese CD, die du hörst. Das heißt, wenn du sie hörst, dann habe ich sie natürlich schon gemacht. Sonst könntest du sie nicht hören. Jetzt habe ich doch in meinen alten Aufnahmen ein Lied gefunden. Das haben wir zusammengesungen. Ich glaube, das war im März oder April vor 2 Jahren. Ich glaube, es war im Frühling 2000. Und da sind wir beide Röslein auf der Heide und du bist schon ganz müde und am Ende schläfst du fast ein. Aber das ist ein wunderschönes Lied. Und ja, das kannst du jetzt hören. Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön. Alles nachzusehen, sah mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein, Röslein auf der Heide. Ach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich spreche dich, dass du ewig denkst an mich. Röslein auf der Heide, bunter wilder Knabe brach, Röslein auf der Heide, Röslein wehrte sich und sprach, half ihm doch kein Weh und Ach. Eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein, Röslein.